beschützen die Reichen, die uns bestehlen und verurteilen uns nach ihrem Scheißgesetz. Guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen. Hier ist die Sendung Wie viel sind hinter Gittern, die wir draußen brauchen. Wir haben diesmal nur ein Thema, und zwar zur Geschichte der Hausbesetzung der Hamburger Eckhoffstraße. Vor 40 Jahren, also am 19. April 1973, besetzten ungefähr 50 Menschen ein Haus in Hamburg, die Eckhoffstraße 39. Die Aktion erfolgte aufgrund der Umstrukturierung des Stadtteils Hohenfelde. Bei der Besetzung war die radikale Linke ein Anziehungspunkt. Es war ein Kontrapunkt zu den vielen 68erinnen, die jetzt mit dem kapitalistischen System paktierten, also 1973. Die Besetzerinnen betrieben deswegen Stadtarbeit für die Bevölkerung, boten zum Beispiel Beratung in Mietfragen an und praktizierten kostenlose medizinische Hilfe für die Menschen im Stadtteil und wehrten sich offensiv gegen die Polizeikontrollen. Dadurch sprachen sie vor allem viele Jugendliche an, die selbst unzufrieden mit dem herrschenden System waren und auf der Suche nach Orientierung. Es kamen Schulklassen zu Besuch, Unterbewegte wie Rocker zogen ein, weiterhin holten sie Jugendliche aus den Heimen und so kamen diese im Haus ein Bleibe. Kurz vor der Räumung gaben die Hausbesetzerinnen dem besetzten Projekt einen Namen, Peter Schelmhaus. Petra Schelm wurde als erste Militante aus der RAF am 15. Juli 1971 in Hamburg während einer Fahndung erschossen. Das Haus wurde am 23. Mai von einem mobilen Einsatzkommando der Hansestadt geräumt, also das MEC. Erwogen wurde den § 129, das ist Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, gegen sie einzusetzen. 12, 14 und 16 Monate waren im anschließenden Verfahren für drei Genossinnen die Höchststrafe. Einige von den Hausbesetzerinnen wie Stefan Wischniewski, Bernd Röstner, Wolfgang Bär, Andreas Vogel und Christa Eckes haben sich später bewaffneten Gruppen wie der Bewegung 2. Juni oder der RAF angeschlossen. In dem Sinne revolutionäre Geschichte verteidigen, revolutionäre Geschichte aneignen und verteidigen. Unter diesem Motto steht diese Sendung. Wir werden gleich einen Radiomitschnitt aus dem Jahre 1998, was damals bei FSK in Hamburg, dem Freien Sinnerkombinat, gelaufen ist. Und anschließend wird sich noch ein junger Genosse aus Stuttgart melden. Der Marienplatz war blau, so viel Bullen waren da. Und Mensch, Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas. Und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas ähnliches, sagte einer, das Bethanien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Menschmeier, stand ja lange genug leer. Ach, wie schön wäre doch das Leben, gibt es keine Pollis mehr. Doch der Einsatzleiter brüllte, räumt den Marianenplatz, damit meine Knüppel gerade genug Platz zum Knüppeln hat. Doch die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und aus. Am 19.04.1973 haben einige Menschen in Hamburg ein Haus in der Eckhoffstraße besetzt. Diese Besetzung ist ein bisschen bekannter geworden als so manche andere. Wir wollen in dieser Sendung darüber reden und zwar auch und gerade mit Menschen, die damals dabei gewesen sind. Die Besetzung hat gedauert vom 19.04.1973 bis zum 23.03. Und die Räumung war gerade für damalige Verhältnisse sehr, sehr herbe. Auch darüber werden wir gleich noch reden. Und jetzt geht's los mit einem Interview, das wir mit Sigi geführt haben. Das Interview haben wir gestern aufgezeichnet, weil er heute nicht konnte. Und das spielen wir dann jetzt gleich mal ab. Ich bin jetzt hoffentlich verbunden mit Sigi in Stuttgart. Hallo Sigi. Ja, richtig. Ja, wir reden über 25 Jahre Hausbesetzung in der Eckhoffstraße, an der du ebenfalls beteiligt warst. Ja. Wenn du mal heute so aus dem Rückblick darauf guckst, was ist dir am besten in Erinnerung geblieben? Am besten in Erinnerung, das waren 5 heftige Wochen. 5 Wochen, wo wir versucht haben, mit den Leuten in der Gegend in Kontakt zu kommen, überall von Tür zu Tür gegangen sind, um Unterstützung gebeten haben, die Leute aufgeklärt haben, worum es ging. Mhm. 5 Wochen, wo wir abgeriegelt waren, kontrolliert, an allen Ecken, Eingang zur Eckhoffstraße von den Bullen. Mhm. 5 Wochen immer wieder Scheinangriffe von Bullen, das aussah, die wollten gleich räumen. Das ja. heißt, die haben euch also massiv zugesetzt, ne? Ja, ja. Die haben die Leute nicht hingelassen, die haben die Leute nicht weggehen lassen. Von Veranstaltungen haben sie die Leute, die da zusammen zur U-Bahn wollten, verhaftet. Oder die Leute, die zur Arbeit morgens wollten, haben sie nicht weggelassen. Und so. Wenn du, ihr seid ja schließlich leider geräumt worden. Ja. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass ihr alle zunächst mal eingesackt worden seid. Also ja, ihr seid alle in den Knast gekommen. Ja, wir waren den Morgen alle im Knast. Die haben nur ganz schnell einen großen Teil wieder rausgelassen. Dann waren noch 20 drin, aber wir haben alle gleich einen Hungerstreik mitgemacht, den die Gefangenen aus der Haft damals gemacht haben. Und dann innerhalb kurzer Zeit waren dann nur noch 5 Leute aus der Hausbesetzung im Knast zum Blitz. Und nach 2 Wochen waren es nur noch 3. Und du bist wegen dieser Geschichte zu Knast verurteilt worden? Ja. Zu wie viel? Das waren 16 Monate. Und die hast du auch abgesessen? Die habe ich vorher abgesessen. Die waren abgesessen, bevor das Urteil rechtskräftig war. Hm. Da war nachher nochmal Verhandlung, dass weniger war. 16 Monate war ich im Knast. Hm. Und ich weiß nicht, du wirst dich wahrscheinlich immer noch daran erinnern. Was sind denn so die Erfahrungen im Knast gewesen? Im Knast, ja, war gut erstmal, dass wir gleich so viele waren am Anfang. Hm. Dann, dass da gerade auch ein Hungerstreik lief. Dass die Unterstützung auch gleich von Anfang an von draußen da war. Also Leute haben Demos zum Knast hingemacht. Mhm. Die haben uns besucht, mit allem versorgt, was wir brauchen. Das hat gestärkt. Ja, und dann so auch so ein Beispiel von den Gefangenen, die da drin waren und den Kopf hochgehalten haben. Kommt mal sehen, wie man Knast packen kann. Mhm, klar, ja. Ja, wenn du heute so, ich meine, das ist ja 25 Jahre her, wenn du heute so zurückguckst, Eckhoffstraße, und wie das so damals war und das ein bisschen vergleichst, kann man ja nicht, aber trotzdem so ein bisschen mit der heutigen Zeit, was fällt dir da auf? Ja, dass die gesellschaftliche Entwicklung genau entgegengesetzt ist. Also damals hat es noch die Versuche gegeben, aus den Vorstellungen vom anderen Leben auch was zu machen. Mhm. Jetzt gibt es heute nur noch ganz wenige, oder ja, gibt es ja immer noch auch Hausbesetzung, gibt es ja auch europaweit immer noch. Also ist bloß ja, beschränkt, oder kann man bedauern, dass sich das beschränkt auf eine Jugendrevolte so. Mhm. Mhm. Ja, ansonsten kann man sagen, ist der Trend gegenläufig. Also du meinst, die Angefasstheit wird immer größer, ne? So sieht's aus, ja. Mhm. Ja. Hast du denn eigentlich noch heute Kontakt mit anderen, die damals auch beteiligt waren? Ja. Und kommt das Thema ab und zu noch mal zur Sprache, so, also ich sag mal so im persönlichen Rückblick, Mensch, weißt du noch damals oder so? Ja, weniger würde ich schon sagen. Nee, es geht schon um, was heute läuft, ne? Hm. Immer. Und zum Abschluss vielleicht gefragt, was machst du heute? Ja, was mache ich heute? Ich habe gerade den Versuch hinter mir, noch mal so ein Gemeinschaftsprojekt mit Zusammenwohnen und zusammen was veranstalten. Leider hinter mir, der misslungen ist, mit, deswegen leider. Sonst versuche ich gerade, immer noch zu den Gefangenen, zu den Politischen, zum Mumia Abu Jamal was zu machen. Ja, ja. So. Mhm. So. Gibt es denn irgendwas so in Bezug auf die Aktion damals, wo du heute sagen würdest, das würde ich heute anders machen, völlig anders machen? Nee, völlig anders nicht. Nee, in einzelnen Fragen, jetzt taktischen Fragen. Klar, aber ich meine jetzt so, also insgesamt gesehen, kannst du da nach wie vor, hast du da überhaupt kein Problem mit, ne? Nee, klar. Ja gut, das war zwar kurz, aber du weißt, wir haben sowieso nicht allzu viel. Ich danke dir herzlich und weiterhin alles Gute. Ja, wünsche ich euch auch. Jo, danke, tschüss. Ja, das war Sigi. Wolfgang, du bist ja damals ebenfalls dabei gewesen. Vielleicht kannst du zum Anfang unseres Gesprächs mal so ein bisschen sagen, wie viele wart ihr ungefähr, so über den Daumen? Und vielleicht auch so ein paar Namen, der eine oder andere Name ist ja nachher noch in anderem Zusammenhang aufgetaucht, die also damals dabei gewesen sind. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn ich jetzt auf deine erste Frage eingehe. Wie viele Leute waren da? Also ich denke, bei der Räumung sollen ungefähr 70 Menschen dabei gewesen sein. Mhm. Im Haus, muss ich das so vorstellen, das war ein Haus, ich glaube, 4-5 Stockwerke. Und da haben wohl permanent 30-40 Menschen gelebt. So, das ist so das eine erstmal so. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen zu sagen, wie das auch ablief. Es, ja, es gab zum Beispiel ein Plenum, was, glaube ich, jeden Abend da war. Und da kamen natürlich dann auch noch ganz unterschiedliche Leute hinzu, weil wir hatten überlegt, ja, wir haben im Stadtteil gearbeitet, was Sigrid ja auch schon kurz angedeutet hatten. Also wir hatten eine relativ breite Unterstützung auch von der Bevölkerung. Es gab ja, bevor wir das Haus besetzt hatten, gab es ja eine Mieterinitiative, die da schon 1-2 Jahre wohl gearbeitet hat. Und da gab es eigentlich auch viele Gemeinsamkeiten. Sie fanden vielleicht die Hausbesetzung als vielleicht ein bisschen zu krass oder zu militant, aber es gab dann, man musste vielleicht auch noch dazu sagen, wir haben das Haus dann auch zum Schluss Petra Schelm Haus nach Petra Schelm benannt. Petra Schelm war eine Frau aus der RAF, die damals bei der ersten Kontrolle im Sommer 71 von der Polizei erschossen worden ist. Das, was Sigi auch schon kurz sagte im Interview, also das Verhältnis zu den Gefangenen aus der RAF, aber auch aus dem 2. Juni und anderen militanten Gruppen, das war einfach auch da, weil es waren ja auch ganz viele Leute von uns im Knast. Also es war ja nicht nur Sigis für 16 Monate im Knast, sondern zwei andere, und da dann auch Karl-Heinz Delbo saß ein Jahr und noch eine Frau für 14 Monate. Es gab einige Leute, die später dann ja, zu RAF gegangen sind. Ich erinnere da zum Beispiel an Wolfgang Bär oder Christa Eckes oder Bernd Röstner. Es sind auch einige zum 2. Juni gegangen, wie zum Beispiel Andreas Vogel, mit dem wir nachher auch noch sprechen werden. Ich will auch noch sagen, Stefan Wisniewski war zum Beispiel auch da. Ich hatte persönlich sehr viel mit ihm zu tun. Und der sitzt dann seit 1978. Ja, also du hast gesagt, ihr habt einen relativ guten Kontakt zu den Nachbarn gehabt. Wie muss man sich das vorstellen? Also seid ihr dann da losgegangen und habt also die Nachbarn von euch aus angesprochen? Sind die auch mal bei euch vorbeigekommen? Gab es da regelmäßige Kontakte? Weil es war ja wohl so, dass die ganze Aktion auch zu tun hatte mit diesem Viertel, wenn ich das richtig erinnere. Weil es also Befürchtungen gab, dass sozusagen im breiten Umkreis der Eckhoffstraße das platt gemacht werden soll, um also irgendwelche Luxuseigentumswohnungen dahin zu bauen. Das heißt, dieses besetzte Haus war wohl nicht das Einzige, was da irgendwie betroffen war, sondern Nachbarn auch, ne? Ja, das ist richtig. Also es sollten wohl insgesamt 111 Wohnungen abgerissen werden. Das ist inzwischen auch passiert. Wir beide waren ja jetzt am Montag da gewesen, genau. Um das auch mal den Hörerinnen zu verdeutlichen, zu konkretisieren, es sollten dann Eigentumswohnungen gebaut werden. Also von der alten Eckhoffstraße, da erkenne ich nichts wieder. Mhm. Das ist so, dass das eine. Das andere ist so gewesen, dass das Haus leer stand. Da sind wir da auch reingegangen. Die anderen Häuser, die sind so um die Jahrhundertwende gebaut worden. Jetzt sogar Kontakt zu der Bevölkerung. Es war immer so, da sind wir zu den Leuten auch hingegangen. Es gab aber auch vorher schon, hatten Jugendliche versucht, mal sich einen Wohnraum zu schaffen. Das ist aber dann auch, die sind auch vertrieben worden. Also es gab Überlegungen, sowas wie für Jugendliche zu machen. Das war das eine. Wir haben auch häufiger Flugblätter geschrieben für die Bevölkerung. Auch, wir wurden ja auch ziemlich massiv diffamiert, vor allem von der Springerpresse. Mhm. Da mussten wir halt auch immer dann das wieder richtig darstellen. Was auch noch wichtig war, wir sind teilweise in die Heime gegangen und haben da Jugendliche ja rausgeholt, und die haben auch bei uns dann gewohnt. Mhm. Wir hatten weiterhin überlegt, und das hatten wir auch, es gab damals so, ich weiß nicht, wie man das heute nennt, aber so Lager für Obdachlose. Da sind wir auch hingegangen und haben versucht, dass diese Menschen halt auch da, also auch bei uns in der Eckhoffstraße wohnen. Und das ist nicht ganz gelungen, weil die Familien teilweise, das war halt das Spiel. Auf jeden Fall haben wir versucht, schon sehr viele Leute anzusprechen, was auch noch ein wichtiger Punkt war. Wir hatten auch oft Tag der offenen Tür, das heißt, es waren auch verschiedene Schulklassen da und haben sich mit den Lehrern und Lehrern zusammen das Haus besichtigt. Es stand dann auch Rede und Antwort. Es gab auch viel, in der R war man da gewesen. Also es war schon so, dass es ein ziemliches Interesse da war. Also es gab, glaube ich, ja wohl auch Medien, die also im Gegensatz zur Springerpresse euch, sagen wir mal, ja nicht total unfreundlich gesonnen waren, die also nun solch eine Aktion, eine Hausbesetzung war gerade auch damals sicherlich was Außergewöhnliches, was viele von den bürgerlichen Medien also weder nachvollziehen noch gutheißen konnten. Aber das, worum es eigentlich ging, da gab es wohl schon ein paar Leute, die also auch in den Medien das ein bisschen begriffen haben. Im Zusammenhang damals hat es ja einen Rausschmiss der halben, der halben Chefredaktion oder der halben Redaktion bei der Mopo gegeben. Ne? Das ist richtig, das ist dann nach der Räumung gewesen, weil die Morgenpost, muss sich das auch noch vergegenwärtigen, Medienlandschaft, vor allem die Presse, es war eben zu 90% Springer. Mhm. Die einzige, die dann anders waren, war die Morgenpost, also einige Redakteure und Redakteurinnen, mhm. und die sich dann zumindest, die dann auch die Räumung vor allem kritisiert haben. Und du hast schon recht, da sind auch dann drei Redakteuren sind gekündigt worden oder sind auch rausgeschmissen worden. Mhm. Also das hat schon ziemliche Wellen geschlagen. Also die Jungsozialisten haben das dann auch nochmal kritisiert. Aber es war natürlich so, die rechte SPD, also das war schon ziemlich, ziemlich hart. Man muss vielleicht auch noch zu sagen, es war nicht nur die Presse, sondern was Sicki auch schon kurz im Interview angedeutet hatte, das war, dass es relativ scharfe Kontrollen gab. Man muss sich das so vorstellen, es waren ungefähr, ich habe gesagt, 30, 40 Leute haben da gewohnt. Das waren also einmal Studierende, es waren Oberschülerinnen, aber es waren aber auch Lehrlinge und Arbeitslose. Mhm. Und wenn zum Beispiel die Leute zur Arbeit mussten, dann wurden sie aufgehalten in sogenannten Routinekontrollen bis zu 2 Stunden. Das war also, und ich denke, so nachherein war es auch wirklich so, um uns auch unter Druck zu setzen, um auch diese Ausstrahlung, die diese Hausbesetzung auch hatte, vor allem in Hamburg. Wir sind natürlich auch damals davon beeinflusst worden von Frankfurt. In Frankfurt gab es ja sehr viele Häuserbesetzer und Hamburg war das die erste größere. Das war also damals schon, während ihr noch drin wart, während von Räumung, also akut noch nichts zu sehen war, war es da schon so, dass die Bullen also quasi so vorne und hinten die Straße abgesperrt haben, alles kontrollieren und haben, was rein und raus ging? Ja, das war so ein richtiger Belagerungszustand. Es ist richtig so gewesen, dass also die Leute kontrolliert wurden, also wie ich schon sagte, Kontrollen bis zu 2 Stunden, das ist auch so gewesen, dass, das ist später bekannt geworden, ich glaube, jemand hatte bei der Post gearbeitet, der hat dann den Job verloren, weil natürlich die Polizei das auch gleich weitergemeldet hat. Also das war schon so ein Ausnahmezustand. Klar gab es auch Spitze, also wir haben natürlich versucht, dann uns auch zu schützen. Wir haben also, muss man sozusagen auf dem Dach waren, Wachen, um überhaupt einen Überblick zu kriegen, was passiert, weil es waren permanent Polizeiprovokationen, Kontrollen und es waren, wir haben damit gerechnet, wir haben es ja auch verteidigt, dass sie jederzeit reinkommen. Also so war der Zustand da und Und jetzt habe ich hoffentlich Andreas in der Leitung. Hallo Andreas. Ja, ich bin in der Leitung. Ja, du bist ja damals ebenfalls dabei gewesen. Meine erste Frage wäre vielleicht, also war das damals sozusagen eine der ersten militanten Aktionen, an denen du so mitgemacht hast? Nö, die erste nicht. Also ich war vorher schon einer Gruppe angehört, die versucht hat, ab nach 1972, sozusagen, als nachdem die Rastführung festgenommen wurde, zu sagen, nee, das Guerilla darf nicht aufhören, so ein Projekt wollen wir weiterführen. Yeah. Da hatten wir schon in Hamburg versucht, eine Gruppe aufzubauen. Und eben auch einige Sachen schon längst gemacht. Yeah. Bei dieser Geschichte bei der Besetzung in der Eckhoffstraße war es ja nun wohl so, ich habe da gerade mit Wolfgang ein bisschen über das Nachbarschaftsverhältnis geredet, also über das, was ihr so mit den Nachbarn an Gemeinsamkeiten gab und an Kontakten. Mhm. Worüber wir noch nicht so geredet haben, das hat der Sigi in so einem ganz kurzen Interview angedeutet, ist das Verhalten der Bullen. Also Wolfgang sagt, es gab sowas wie einen Belagerungszustand. Die haben quasi rund um dich gemacht und jeden, der rein und raus wollte, kontrolliert. Ja. Gab es sowas wie Provokationen von denen euch gegenüber? Also so, wir kommen jetzt gleich und hauen euch sonst was? Ja, das gab es natürlich. Ich weiß halt nicht, was die anderen schon gesagt haben darüber. Ich finde es natürlich sehr wichtig zu sagen, dass die Besetzung selber von uns aus eine von vornherein ziemlich militante Angelegenheit war. Also wir haben da nicht nur defensiv im Haus gesessen und gewartet, was passiert, wie verhält sich der Staatsapparat, nehmen sie uns die Forderung an, sondern sind ja auch von uns aus ständig eigentlich, oder haben wir versucht wenigstens ständig, auch Aktionen aus dem Haus heraus zu machen, die natürlich sofort, nachdem die Besetzung war, ist das ganze Gebiet abgesperrt worden. Jede Straße war blockiert, aber wir haben halt versucht, diese Blockaden zu durchbrechen, auch nachts und aber auch tagsüber Angriffe auf die Wagen gemacht. Und also das schon, und es gab natürlich Drohungen und einzelne Leute, die dann noch einzeln nach Hause gingen oder teilweise, die wurden abgefangen und wurden eingeschüchtert, das natürlich. Das war ja auch ein ziemlich breites Spektrum, was also so unter euch, ne? Es waren Studenten da, es waren also Lehrlinge da, es waren Schüler da. Ja, na? Das kann man sagen, dass ein Großteil der Hamburger radikalen, revolutionären Linken schon in dem Haus direkt vertreten waren. Das gab es auch in einzelnen Etagen, denn sozusagen, dass man sagen konnte, ah, da ist, sind die Gruppen, meinetwegen Rote Hilfe, da ist die Gruppe SDRJ war da auch vertreten, es waren die Anarchisten, Proletarische Front und was es damals alles für Gruppierungen noch gab. Und dann seid ihr ja nachher, also nach der Räumung, also die Räumung muss ja wohl irgendwie sehr, sehr herbe abgelaufen sein. Ja, ne? Das kann man sagen. Es war auch nachträglich noch immer meines Wissens die erste Hausräumung, die durch einen nach 1972, also nach dem Olympiade, als die Palästinenser die Olympiade besetzt hatten und die israelische Mannschaft als Geiseln genommen hatten. Danach wurden ja MEKs, also mobile Einsatzkommandos, gebildet. Und es war in Hamburg auf jeden Fall, aber ich glaube auch bundesweit, der erste MEK-Einsatz, also eines Sonderkommandos gegen eine Hausbesetzung. Sie sind gleich schießend reingegangen. Das war auch meines Wissens jetzt der größere bewaffnete Einsatz, den es damals gegeben hatte, vor eben die Schüsse auf Benno Ohneseuch 1967, das schon, aber jetzt war das ein Haus praktisch durch ein bewaffnetes Kommando geräumt wird und sie eben auch mit gezogener Knarre reingehen. So, würdest du denn geschossen haben, das ist das war damals außergewöhnlich und ich glaube auch seitdem ist es immer noch. Ja, das denke ich auch, ja. Würdest du denn sagen, dass also so dieses ja, sag ich mal, dieses völlig übertriebene Gewaltverhalten auch so ein bisschen was damit zu tun hat, dass die Springerpresse ja damals sehr massiv sozusagen gegen euch gehetzt hat, ne? Ja, sicherlich. Das ist in Hamburg eine Situation entstanden, wo auf der einen Seite natürlich die Springerpresse ziemlich gehetzt hat, und aber auf der anderen Seite auch, ich finde, das muss man einfach sagen, wir selber ja auch eine Situation wollten, die eine ziemliche Konfrontation. Deswegen fand ich es wichtig, das auch zum Anfang zu sagen, es war eine militante Hausbesetzung, natürlich mit dem Ziel, und das ist uns zum Teil auch gelungen, in verschiedenen Bevölkerungsschichten, insbesondere im Viertel, aber auch eben durch Aktionen in Obdachlosensiedlungen, durch Heimagitationen und so weiter, schon eine relativ breite Unterstützung zu gewinnen und eben auch die sozialen Forderungen und politischen Forderungen, die wir aufgestellt hatten, zu verbreitern. Aber eben auch in Kombination, wir wollten eine Konfrontation. Es sollte nicht nur, wie es so aus den 80er Jahren als Begriff dann gab, kannten wir nicht, schöner wohnen. Das waren, also wir haben das damals so nicht gesagt, das aber als Gegensatz, aber auf sowas wollten wir auf keinen Fall. Klar. Das war nicht das Anliegen, wir wollten eine Konfrontation. Und die ist natürlich in einem Ausmaß beantwortet worden, wie wir uns das damit nicht vorstellen konnten. Ja, Wolfgang, wir sind ja fast schon sozusagen am Ende. Letzte Frage so von mir aus vielleicht. Also die haben euch ja damals alle eingesackt. Das heißt, das war auch deine erste Erfahrung, was Knast angeht. Soweit du dich noch daran erinnerst, was waren denn das für Gefühle, da drin zu hängen? Ich muss sagen, ich war nur ganz kurz drin, also nur 6-8 Stunden. Also das war meine erste Konfrontation. Ich bin das erste Mal erwischt worden, also ID behandelt worden und ich bin noch, was glaube ich Sieke schon sagte, ein großer Teil ist eben rausgekommen und also 30 Menschen blieben dann drin und dann blieben noch drei. Also dadurch habe ich da gar nicht so viel jetzt mitbekommen. Es war halt Gut, wir waren da gefesselt und naja, es war sehr warm. Und, wart ihr irgendwie zusammen da drin? Oder? Ja, wir waren so in so einem Mannschaftswagen, wir waren wohl zusammen, also die Männer nach dem Geschlecht getrennt und so. Das ist natürlich schon noch besser, wenn man also mit 10, 15, 20 Leuten noch einen Haufen in einem Loch sitzt, genau. Sag ich mal. Ne? Genau. Also auf einer Zelle, es waren auch, glaube ich, noch andere Gefangene, also so mal normale Gefangene, also ja. Jugendliche ja. waren dabei und das war jetzt nicht so, aber klar, wir hatten natürlich alle eine Konfrontation mit diesem Staat, auch die Erfahrung mit der Repression gemacht und das hat uns doch alle sehr geprägt. Also ich kann vielleicht nochmal zum Schluss sagen, dass ich eben dann auch den Gefangenen auch immer sehr, sehr verbunden war, also aufgrund dieser Erfahrung. Und ich glaube, du hattest vorhin gefragt, es sind sehr viele prominente Menschen, aber einige Leute haben dann später die Hafenstraße zum Beispiel besetzt. Mhm. Und ich glaube, entscheidend war einfach diese militante Haltung. Das ist ja nicht eine Sache von Waffen, sondern gegen Wissenschaft. Wir können uns nur, wenn wir gemeinsam können wir uns nur durchsetzen. Ja, klar, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also was mich auch ziemlich geprägt hat. Also, ja, dass ich denke, das so vielleicht so zum Schluss einfach noch zu sagen. Ja, und ich möchte zum Schluss sozusagen in Sachen Räumung noch einen Vermerk vorlesen, den ein Nachbar, also ein völlig Unbeteiligter an dieser Geschichte, in einem Nachbarhaus aufgeschrieben hat. Ich bin Bewohner des Nachbarhauses Eckhofstraße 43. Am 23. Mai 1973, kurz vor 4 Uhr, wurde ich durch knatternde Geräusche von der Straße her erschreckt. Als ich meine Wohnung verlassen wollte, stand vor meiner Wohnungstür ein Polizist, der mir das Verlassen verweigerte. Als ich daraufhin protestierte, gestattete mir ein Vorgesetzter des Polizisten, meine Wohnung zu verlassen. Ich ging daraufhin zu Freunden im selben Haus, die eine Wohnung mit Balkon zur Straße haben. Als wir den Balkon betraten, sahen wir auf der Straße mehrere Männer mit Tarnanzügen und Maschinenpistolen in den Händen. Einige standen auf der Straße, andere lagen, als wenn sie Deckung suchten, hinter Büschen. Ab und zu feuerten sie wahllos auf das Haus Nummer 39. Als sie uns auf dem Balkon entdeckten, wurden wir unter Androhung von Schüssen aufgefordert, den Balkon zu verlassen. Als wir dies nicht taten, richtete einer der Männer seine Maschinenpistole auf uns. Innerhalb von einigen Minuten war ein riesiges Aufgebot an Polizei und zum Teil militärartigen Fahrzeugen aufgefahren. Ich sah verschiedene Fahrzeuge, wie zum Beispiel Panzerspähwagen, Mannschaftswagen, einen Feuerwehrleiterwagen, verschiedene Unfallwagen, Polizeibusse und viele zivile Polizeiwagen. Die Anzahl der im Einsatz befindlichen Polizisten schätze ich auf 300 bis 500. Obwohl das Haus innerhalb kurzer Zeit von der Polizei vollkommen geräumt wurde oder gestürmt wurde, wurden einige der Besetzer erst nach ziemlich langer Zeit, ca. 45 Minuten, von Polizisten mit einigen Plastikschnüren gefesselt aus dem Haus gebracht. Polizeiketten hielten während der gesamten Räumung die Umgebung des Hauses abgeriegelt. Nachdem alle Besetzer abgeführt worden waren, begannen sofort unter starkem Polizeischutz die Abbrucharbeiten. Die Nummernschilder der Wagen der Abbruchfirma waren mit Teserband überklebt. Die persönlichen Sachen der Hausbesetzer wurden sämtlichst aus dem Fenster geworfen und von der Abbruchfirma zusammen mit dem Schutt abtransportiert. Ich wollte vielleicht noch ganz kurz was sagen. Also danach durfte kein Haus länger als 24 Stunden, also ein besetztes Haus, als 24 Stunden stehen. Also das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also das hatte doch war sozusagen die Linie, die sich daran entwickelt. Ja, genau. Keine Besetzung länger als 24 Stunden, damit man sich nicht einrichten kann. Genau, bis das dann zur Hafenstraße kam. Ne? Später stand in Springers heißem Blatt, das Georg von Rauchhaus hat eine Bombenwerkstatt. Und die deutlichen Beweise sind 10 leere Flaschen Wein. Und 10 leere Flaschen können schnell 10 Mollis sein. Doch die Leute im Rauchhaus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. In der U-Bahn die wollen das Rauchhaus räumen, ich muss wohl wieder zu Hause wohnen. Ist ja irre, sagt Mensch Meier, sind wir wieder einer mehr in unserer Zwei-Zimmer-Luxuswohnung und das Methanien steht wieder leer. Sag mir eins, haben die da oben Stroh oder Scheiße in ihrem Kopf? Die wohnen in den schärfsten Villen, unser eins im letzten Loch. Wenn die das Rauchhaus wirklich räumen, bin ich aber mit dabei und hau den ersten Bullen, die da auftauchen, ihre Köpfe ein. Und ich schrei es laut, ihr kriegt uns hier nicht raus. Jetzt zu einem Telefonat. Ich bin mit einem Genossen aus Süddeutschland verbunden vom Netzwerk Freiheit für politische Gefangene. Erstmal guten Abend. Guten Abend. Ich will kurz noch mal was zu dem eben gesendeten Interview sagen. Das Interview war, wie gesagt, aus dem Jahre 1998. Und der Stefan Wischniewski ist inzwischen natürlich raus, also er war insgesamt 21 Jahre im Knast, also er ist dann 1999 herausgekommen. Okay, du zählst zu den jüngeren Genossen, die damals noch gar nicht geboren waren, das kann ich vielleicht einfach mal kurz sagen. Und du hast mir eben schon im Vorgespräch mitgeteilt, dass du dieses Gespräch mithören könntest und ja, vielleicht mal so als, ich denke, du wirst da auch einige Fragen zu haben und ja, stell sie einfach mal. Genau. Also was man in dem Interview so ein bisschen rausführen konnte, war ja, dass die Besetzung eigentlich eine relativ große Resonanz in der Bevölkerung gekriegt hat, was ja heutzutage eigentlich gar nicht so der Fall ist. Also Besetzungen heute sind ja eher so ein bisschen isoliert und ja, um es ein bisschen zugespitzt zu formulieren, sind eher in so einer Art Szene-Sumpf. Und da ergibt sich ja so ein bisschen die Frage daraus, warum es damals so war, also warum auch die Linke, in dem Fall eben die Besetzer, so auch so stark waren, eben das so durchzuführen einerseits, aber andererseits eben auch dann so, so eine Verbreiterung eben auch hinzukriegen. Also ganz konkret die Frage, warum die Linke damals stärker war, ob du da was dazu sagen kannst. Ja, wie gesagt, kann ich. Also man muss sich einfach die politische Situation vergegenwärtigen. Das war 1973, das war also 5 Jahre nach 1968. Die damalige Politisierung war ja jetzt nicht nur, dass sie fing zwar an den Universitäten an, aber schwappte dann zumindest auf die Jugendlichen über, also die Leute, die dann auch zur Schule gingen, Lehrlinge, was auch kurz gesagt worden ist, Leute aus Ostenheim, es waren ja an der Besetzung auch Rocker beteiligt, was man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und insgesamt war die Gesellschaft, damit auch nicht nur die Linke, sondern auch die Bevölkerung, war einfach politischer interessiert. Und sie hatten die Erfahrung der Kämpfe von 1968, also es ging da gegen die autoritären Strukturen, es ging da um die Nazi-Strukturen. Und es war zumindest so für meine Generation, ich bin Jahrgang 1950, war so klar, dass Wir wollen, also in diesem Leben gibt es kein Leben, also im Kapitalismus, wir wollen den Kapitalismus abschaffen. Das heißt also, es war sehr konfrontativ, sehr antagonistisch. Das heißt, man hatte in dieser Gesellschaft, sprichwörtlich wie der Olle Marx oder der alte Marx das mal gesagt hat, seine Ketten zu verlieren. Also das war einfach so die Stärke. Und nochmal zurück zu 68, das war ja bundesweit, das war ja weltweit ein Aufbruch. Und im Grunde genommen hat mal jemand gesagt, dass eigentlich in jeder Stadt war, gab es irgendwie eine Besetzung, sich ein Zentrum zu besorgen. Das war auf jeden Fall war die Politisierung sehr, sehr stark. Und obwohl es da ja auch schon Umbrüche gab, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, ich hoffe, ich habe deine Frage soweit erstmal beantworten können. Auf jeden Fall. Daraus ergibt sich ja so ein bisschen auch, beziehungsweise was ich vorher auch schon angedeutet habe, dass eben die Resonanz auf die Besetzung, also wie das im Interview ja auch schon angeklungen ist, relativ groß war. Und da würde mich eben noch mehr interessieren, wie das Verhältnis eigentlich zur Bevölkerung war und wie diese Arbeit, die vorher im Interview so ganz kurz angeklungen ist, also mit meistens Flüchtlingsheimen gegangen, in Obdachlosenheime, das waren Schulklassen zu Besuch, wie die ganz konkret ausgesehen hat, weil, wie gesagt, also heutzutage ist es ja eher so ein bisschen, befindet man sich ja eher in so einer Isolation und wie man eben die auch besprechen kann und vielleicht als konkretes Beispiel die Frage, wie das damals ganz konkret angegangen worden ist. Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Also ich denke, man muss vielleicht, fangen wir mal bei der Bevölkerung an. Das war ein Stadtteil, also am Rande der Innenstadt. Das waren Häuser, die sind um die Jahrhundertwende gebaut worden. Und die sollten abgerissen werden und sollten sehr teure Mietwohnungen oder Eigenheime gebaut werden, was natürlich für die alteingesessene Bevölkerung, die teilweise 40, 50 Jahre da lebte, das war nicht realisierbar. Das heißt, sie mussten dann die Wohnung verlassen, aber es war auch so, es waren so Terrassenwohnungen, also es gab so ein nachbarschaftliches Verhältnis, es gab noch sehr kleine Läden. Auf der anderen Seite gab es auch eine sehr gute Infrastruktur, also zu den öffentlichen Verkehrsmitteln kam man in 2-3 Minuten hin. Also das war natürlich auch sehr attraktiv für diesen Markt. Und man muss auch noch vorweg sagen, es gab vorher eine Mietinitiative, die so ein bisschen der DKP nahestand, die versucht haben, mit Petition, mit Resolution, also auf die Herrschenden einzugehen. Das wurde das hatte nichts gebracht und dadurch hatte natürlich dann so eine Hausbesetzung, einfach das zu nehmen, was an einem Tisch zusteht, also das Haus stand einfach leer, hatte natürlich eine ziemliche Attraktion, also für die Jugend, auch für die Bevölkerung. Also die Bevölkerung war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, ja, wir bringen jetzt die Steine vorbei, muss man so ein bisschen im Bild zu sagen, aber sie haben uns einfach materiell unterstützt und fanden das richtig, vielleicht so auf der Ebene, vielleicht sind sie manchmal auch ein bisschen militant, aber wir finden das richtig. Also da gab es auf jeden Fall ein starkes Feedback und wir haben das natürlich so gemacht, dass wir natürlich Flugblätter gemacht haben, warum haben wir das besetzt und sind dann auch zu den Leuten hingegangen. Da gab es auf jeden Fall eine Kommunikation, wir haben eben auch Flugblätter gemacht und das andere war eben, es war eben dieser Geist von 68, wo die gesamte Linke noch den Anspruch hatte, den Staat zu verändern. Also auch gerade, du hast gesagt, die Lehrerinnen, die hatten natürlich, waren von dem Geist von 68 beseelt, sozusagen als Lehrer oder Lehrerin, Inhalte, um die Menschen, sage ich mal, den Kommunismus oder Anarchismus nahezubringen. Ich skizziere das jetzt mal ohne große Wertung. Also auf jeden Fall war dieses Widerstandspotenzial, also es gab zwar inzwischen auch schon die Berufsverbote, das heißt also, dass Leute, linke Lehrer aus dem öffentlichen Dienst ausgeschlossen wurden, aber es war auf jeden Fall noch, also dieser Geist von 68 war auf jeden Fall noch stark vorhanden und was so zur Arbeit mit den Heimen so, das waren natürlich Kampagnen, die es auch schon gab, wo es Erfahrung gab, also Andreas Bader und Gudrun Enslin hatten so eine Arbeit gemacht, Ulrike Mahnhoff ja auch, man kann vor allem von Gudrun Enslin, hat er ja auch sehr viel dazu geschrieben, das heißt also, diese Arbeit war schon gemacht, es gab auf jeden Fall schon Erfahrungen, auf die haben wir dann sozusagen zurückgegriffen. Und das andere waren, es gab auch so von uns, von der radikalen Linken, Leute, die versucht haben, ja, nicht kommerzielle Zentren aufzubauen, aber da gab es auch immer Konfrontationen, da haben sich dann schon die Kapitalinteressen durchgesetzt. Also auf jeden Fall gab es, ich würde es mal sagen, wir haben einfach aus Erfahrung von Kämpfen geschöpft und haben versucht, das dann in dieser Straße umzusetzen. Hinzu kam auch noch, dass es auch noch relativ starke linke Medizinerin gab, die sozusagen dann auch noch kostenlose medizinische Hilfe praktizierten, also für die Bevölkerung. Also es war auf jeden Fall so, es war auf jeden Fall ein Fundus da, aus dem wir geschöpft haben, Entschuldige. Ja, das ist wiederum mal so ein Unterschied zu heute, ne? Im Prinzip in so einer Enge befindet, wo man eben auf diesem Fundus eben nicht mehr schöpfen kann. Was natürlich irgendwie auch die Schwäche oder den Unterschied zu der starken Linken damals ein Stück weit erklärt. Auf einen Punkt noch einzugehen, den du gerade gesagt hast, es gab so eine Mieterinitiative, die der DKP nahestand, die praktisch so auf einem reformistischen Weg versucht hat, da einzuwirken. Was für ein Verhältnis, also das schon ganz kurz gesagt habe, aber vielleicht kannst du noch mehr auf das Verhältnis eingehen, zu zum Beispiel dieser Mieterinitiative, aber auch zu anderen revisionistischen Kräften oder eben auch radikalen Kräften. Das ist sehr umfangreich. Also ich denke, vielleicht zu nochmal kurz nachhaken. Ich meine, auch die 68er haben ja auch lange, gab ja auch einen Vorlauf sozusagen. Ich denke, vielleicht können wir das nachher noch zurückstellen, diese Frage. Ich denke, ich glaube, wer sucht, der findet und der kämpft, der findet dann auch wieder raus, wie wir auch wieder stärker werden können. Aber vielleicht sollten wir diese Frage erstmal zurückstellen. Zu dem DKP-Initiative war so, sie waren natürlich überrascht, waren maulten teilweise auch, fanden uns teilweise auch zu radikal, zu provokativ. Aber sie mussten sozusagen auch mit uns gehen, weil sonst wären ihnen auch die anderen Leute weggelaufen. Also es gibt einen Film über die Eckhoffstraße, wo dann so ein Arbeiter sagt, ja, so der da sehr angezogen war, der erst in der Mieterinitiative mitarbeitet und später dann mit uns Kontakt hatte, der einfach so allein durch unsere Präsenz, durch unser Handeln, wir haben eben gesagt, im Gegensatz zu vielen anderen, wir verhandeln nicht, wir wollen dieses Haus, wir nehmen uns dieses Haus, also auch kompromisslos, weil Verträge mit solchen Gesellschaften, was sich ja auch später am Anfang in der Hafenstraße gezeigt hat, sind Knebelverträge und das raubt einen sozusagen den radikalen Zahn. Also das war so, ich glaube, ganz wichtig ist so eine Erfahrung, wenn gekämpft wird, das zieht einfach Leute an, auch wenn sie vielleicht nicht alles verstehen, aber sie sehen einfach, die quatschen nicht nur, sondern die machen was. Also ich denke, das war vielleicht so eine Stärke von uns auch. Das andere war mit der DKP, sie hat teilweise, war die DKP damals an der Universität sehr stark, nicht nur in Hamburg, das war der MSP Spartakus und es gab so ein Studentenwerk, die gerade diese Wohnung, die da abgerissen werden sollten, an Studierende vermittelt hat und also im Grunde genommen haben sie damit sozusagen die Umstrukturierung auch unterstützt, weil sie haben ja immer sehr stark auf die SPD geguckt. Aber auf jeden Fall in der Auseinandersetzung war es so, kann man sagen, hat man sich toleriert und weil natürlich im Grunde genommen alle gegen die Vertreibung der alteingesessenen Mieter und Mieterinnen war und billigen Wohnraum oder Wohnraum um gemeinsam zu kommen, zusammenzufinden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich denke, ein anderer Punkt war natürlich so, für mich selber war es eben auch so, ich machte damals Zivildienst und für mich war es eben auch ganz wichtig, dann mit Gleichgesinnten zusammen, ich hatte erst überlegt, im Zivildienst politisch zu arbeiten, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass im Haus ich auch von den Leuten lernen konnte, also jetzt im Zusammenleben, aber auch politisch zusammen agieren, was heißt wie kollektive Strukturen und die waren natürlich auch wichtig, weil ich hatte es ja im vorgehenden Interview schon erläutert, es gab ein Plenum und man kann sagen, es war so eine Art rätedemokratische Struktur und wenn Leute meinetwegen Flugball geschrieben, gab es ja immer 3-4 und es gab immer dann so Aktionsgruppen dazu Und ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, so die Erfahrung, dass wir gemeinsam ein Faktor waren. Und für mich war es eben auch so eine Erfahrung. Ich habe da auch Leute getroffen, die es auch ernst meinten. Und ich hatte früher mit sehr vielen Leuten geredet, die hatten immer nur geredet. Und als es dann nachher praktisch ging, also um die Hausbesetzung, will man da wohnen, das heißt, will man sich da einsetzen, da konnte man auch sehen, war das jetzt nur ein Spruch, also ein Anspruch, oder war das auch wirklich Realität? Und ich glaube, das sind so Erfahrungen, die ich da zumindest so erfahren habe und wo ich dann einen Teil der Linken, ich kannte einige schon, man muss auch vorausschicken, also einige hatten vorher so versucht, Zentren zu besetzen, ich kannte einige so von einem Prozess gegen ein RAF-Mitglied, Margit Schiller, da hatte ich einige Leute so von der Roten Hefe kennengelernt und andere Leute kannte ich, Ende 1972 gab es eine Bundestagswahl und da gab es so eine Anti-Wahlinitiative, also die gesagt haben, Parlamentarismus ist scheiße, wir sind für Räte und natürlich, also das System ist einfach schlecht, also die kannte ich teilweise auch schon, also es war auf jeden Fall so, wo sich so ein Teil der Linken aus Hamburg, aber es waren auch Leute aus anderen Städten, zumindest aus Bremen, habe ich noch so eine Erinnerung, zusammengefunden haben und ja, und das hat, glaube ich, so ein bisschen so die Stärke gemacht, aber ich setze jetzt mal einen Punkt, weil sonst wird das ein Monolog. Okay, vielleicht noch auf einen anderen Punkt gekommen, der wurde auch schon vorher in dem Radiobeitrag angesprochen, also die Rolle der Medien. Also auch von heute kennt man das ja so, dass eben es meistens so eine mediale Hetze nicht nur unmittelbar davor, sondern auch so langsam aufgebaut wird, um dann ja auch nach einer Räumung oder nach einem Repressionsschlag letzten Endes schon die Legitimation davor geschaffen zu haben. Kannst du was noch näher zur Rolle der Medien damals bei der Besetzung sagen? Also es war, was ja schon in dem Interview davor anklang, also eine sehr starke Dominanz der Springerpresse, muss ich es auch sagen. Es gab damals noch nicht, es gab noch kein Internet. Es gab noch nicht mal sowas wie die Taz oder Junge Welt oder das Neue Deutschland. Das heißt, wir hatten da mit einer sehr starken Gegenmacht zu tun. Es ist uns da trotzdem gelungen, zumindest auch Widersprüche. Also es war auch im Journalismusbereich noch so, dass da einige aus den Kämpfen der 68er kamen, also beim NDR oder auch bei der Morgenpost. Also bei der Morgenpost sind dann auch drei Redakteure rausgeschmissen worden, weil sie, ja, ich glaube, sie haben uns auch Tipps gegeben, sollen uns auch gesagt haben, dass das geräumt wird. Also sie hatten sich mit uns mehr oder minder solidarisiert auf einer gewissen Ebene. NDR war zumindest auch da, hat uns interviewt. Also es gab da auch noch Widersprüche im bürgerlichen Apparat, man kann es auch politisch so sagen. 1990 war die SPD und sie sind ja angetreten mit mehr Demokratiewagen. Das war, sie haben versucht, was ihnen auch gelungen ist, einen Teil der 68er zu integrieren. Das heißt, die sollen in den Institutionen mitarbeiten, Marsch durch die Institutionen. Was daraus geworden ist, weiß man. Beispiel Fischer, der Außenminister wurde. Es gab aber auch die Repressionskeule, das waren diese Berufsverbote, die ja dann auch einen großen Teil der 68er betraf. Und genauso gab es natürlich dann auch, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, die Isolationshaft, die Verfolgung, die ersten Exekutionen von Militanten aus der RAF und vom 2. Juni. Und jetzt habe ich ein bisschen so den Faden verloren. Es ging ja um die Rolle der Medien. Also wie die Medien ob die Medien auch so eine Art Repressionsschlag vorbereitet haben oder welche Rolle sie eben da gespielt haben. Ja, also das war schon so, dass wir haben natürlich auch in ein Westenmess reingestoßen. Das heißt also, das ist die Gewerkschaft sozusagen, die ja eigentlich für die Arbeiter und Arbeiterinnen, für die Wehrdienst zuständig ist, aber im Grunde genommen auch eher für die Kapitalisten oder die Gesellschaft, die sozusagen die Häuser hatte. Das war die BEWOWA und das war eine Tochtergesellschaft von der Neuen Heimat. Und in den 80er Jahren gab es einmal einen sehr großen Skandal um die Neue Heimat. Das heißt also, die Gewerkschaften waren ein Teil des Staates, hatten das übernommen. Und in dieses Bienennest sind wir natürlich sozusagen reingestoßen. Die Medien, das war so gewesen, die haben natürlich gehetzt, da konnten wir nichts gegen machen. Was wir gemacht haben, unmittelbar vor Ort, wir haben, ich weiß nicht, nur tagtäglich, aber sehr viele Flugblätter geschrieben. Und es ist zumindest so gewesen, dass wir auch, dass sich dann auch Medienvertreter bei uns gemeldet hatten. Also so Das war so, und wir waren natürlich auch so in der Lage, mit den Medien zu reden. Wir haben uns natürlich vorbereitet, aber wir haben versucht, also es war zumindest auch so, ich habe es in Erinnerung mit dem NDR, die sagten, ja, wie sind wir organisiert, und haben dann, also das kam auch rüber. Also es gab, natürlich gab es eine große Hetze, aber es ist uns zumindest gelungen, die Leute, die da waren bei der Besetzung, beziehungsweise auch im Viertel, dass die Gewalt nicht von uns ausging. Also es wurde natürlich so anmerken, wir würden dann Bewohner beschießen mit Zwillen, was natürlich Quatsch ist, ne? Und das war auf jeden Fall, und warum sie uns verteufelt haben, das kam jetzt auch nochmal vor kurzem auf einer Veranstaltung in Hamburg raus, dass natürlich dieser Anziehungspunkt, das war ja, also wie das, was du schon anfangs sagst, dass es eben nicht nur die radikale Linke angezogen hat, sondern auch Teile, also einmal die Bevölkerung da vor Ort, aber auch Leute, mit denen man sonst wenig zu tun hat, also Unterprivilegierte wie Rocker oder auch wie Leute aus den Heimen, dass sozusagen, oder auch dass Schulklassen kamen, also dass irgendwie, dass sie das einfach damals als Klasse oder Knorke auf jeden Fall gut fand. Und da gab es, also auf jeden Fall gab es da von Anfang an eine ziemliche Hetze, gerade von der Springer-Zeitung, die auch sozusagen diese Besetzung auch dann herbeigeredet oder herbeigeschrieben haben. Aber wichtig war einfach dadurch, dass wir ein Faktor war, dass wir auch unsere Politik vermitteln, warum wir diese Besetzung gemacht haben. Und das war zumindest im Viertel, war es ganz klar, weil schon bevor wir kamen, sind schon viele Leute, mussten aus diesem Viertel ausziehen, weil einfach die Mieten zu hoch wurden oder weil ihnen gekündigt worden ist. Also das war auf jeden Fall eine Stärke, wo wir dann auch sozusagen die Hetze was entgegenstellen. Wir konnten sie nicht verhindern, das ist richtig, aber wir konnten zumindest durch unsere Politik zeigen, dass die, wer lügt und wer hetzt. Mhm. Mit so einem halben Blick auf die Uhr, noch vielleicht zur Räumung selbst, beziehungsweise zur Repression, die auch darauf gefolgt ist, wurde ja vorher schon ein bisschen was gesagt, dass es auch sehr viel eben mit der Form der Aktion zu tun hatte, dass es eben also nicht im Rahmen, also nicht mit Resolutionen oder mit der Forderung an jemanden, sondern einfach mit dem, was du jetzt auch mehrmals betont hast, mit dem konkreten Machen zu tun hatte. Vielleicht kannst du da noch kurz was dazu sagen, also wie sich das genau dargestellt hat, beziehungsweise was so deine Einschätzung dazu ist. Also die Räumung wurde natürlich von mobilen Einsatzkommandos, das ist ja nach der Aktion der Palästinenser in München aufgestellt worden in jedem Bundesland. Also es ist eine paramilitärische Einrichtung, die zuwider eigentlich eher gegen Militante, und das was deutlich wurde, dass es eben gegen eine soziale Bewegung, also gegen eine militante Hausbesetzung eingesetzt worden, dass eben auch geschossen worden ist, das geben auch sie selbst zu. Und ich meine, die Schärfe war einfach, um zu verhindern, dass sich da sozusagen ein weiterer Fokus, also ein weiterer Brandherd entwickelt. Es hatte eine Anziehung, das muss man auch sagen, dass für viele Leute war das auch eine Hoffnung, also weil natürlich es war greifbar, es war kein Bücherwissen, was praktiziert wurde, sondern es war einfach da. Also im Haus mussten ja auch Aufgaben erledigt werden, wie von Küche sauber machen bis hin Dachwachen, Bevölkerung ansprechen, also Flugblätter schreiben, und es wurde eben, es wurden auch Partys gemacht, es war ja jetzt nicht nur, dass da nur jetzt politisiert wurde, sondern es wurde das ganze Leben versucht zu verwirklichen gegen das, die herrschende Norm, sage ich mal so. Und das war die Anziehung, und deswegen wurde das dann auch platt gemacht, und deswegen wurde ja auch erwogen 129, also kriminelle Vereinigung. Das wurde nachher zwar fallen gelassen, aber die Urteile von 16, 14 und 12 Monaten waren schon ziemlich heftig, und sie wollten natürlich, es gab dann auch ja auch die Option von den Herrschenden, kein Haus sollte länger als 24 Stunden besetzt sein. Also sie wollten einfach, dass sich sowas nochmal wiederentwickelt, also das, weil das einfach dem Modell Deutschland, wenn man sich anguckt, die Annexion, später die Kriege, also wir hatten zumindest da, auch wenn wir das auch vielleicht auch erst später im Laufe der Geschichte begriffen haben, waren wir einfach da auch Gegenpart, also dieses Projekt einfach auch störten, dass es eben anderes Leben gibt außerhalb der Sozialdemokratie. Und ich glaube, das war so ein Moment, warum die heftige Räumung war. Das muss man auch sagen, es hat auch einige Leute haben sich dann bewaffneten Gruppen angeschlossen, andere haben dann zumindest gesagt, gesagt, ein Bruch mit der Gesellschaft, auch wenn nicht bewaffnet, aber gesagt, wir werden uns hier nicht integrieren, wir werden nicht nach Posten oder was weiß ich schielen, sondern wir werden weiter gegen dieses System angehen. Man muss aber auch sagen, dass einige Leute haben sich dann zurückgezogen, also zum Beispiel von den Leuten, die aus den Heimen kamen, da habe ich später mitbekommen, dass sich dann zwei Frauen sind nachher auf den Strich gegangen, als einfach dieses Haus nicht mehr da war. Ne? Also das muss man sehen, und andere Leute haben sich dann ins Privatleben zurückgezogen, aber es war doch für einige, die dabei waren, also später haben ja auch Leute, die sind ja nicht nur zu überfüllten Gruppen gegangen, sondern haben meinetwegen die Hafenstraße besetzt. Also auf jeden Fall war das war deswegen die Reaktion des Staates so heftig, weil das einfach nicht in die Umstrukturierung, weil es einfach nicht in die Ziele der Bundesrepublik Deutschland passt. Ich sage es mal jetzt so einfach, so ein bisschen platt. Also das war so, ich denke auch die Schärfe der Repression. Und vielleicht so zum Schluss nochmal, das ist damals, dass es damals einfach ein anderes Fundament war, also von Stärke in der Breite, aber auch in der Schärfe. Aber ich glaube, wichtig ist einfach so, das kann man vielleicht so als älterer Genosse nochmal sagen, dass man muss sich einfach aneignen, oder bewusst machen, dass es hier kein Leben gibt, sondern das gibt es nur im Kampf. Und ich glaube, wenn das müsste die Linke auch wieder stärker werden. Ich sage es jetzt mal so, weil es natürlich auch erstmal theoretisch ist natürlich auch eine Sache des Machens, des Umsetzens, aber ich glaube, das ist wichtig, weil ich will jetzt nicht das Alte von damals glorifizieren, sondern ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal so ein Blick nach vorne. Das stimmt. Das ist auch, ich glaube, ein schönes Schlusswort. Okay, ich denke, läuft uns wirklich die Zeit um. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es ist nicht nur bei einer Hausbesetzung so, sondern generell ist es, glaube ich, so, dass man davon ausgeht, nichts zu verlieren. Und dass es hier eben, ja, wenn man ein Kapitalist so als Bild nochmal die Hand hinreicht, dann wird ihnen die Hand abgerissen. Und ich glaube, wenn sich das die Linke aneignet, dass es da aber auch Widerstand gibt, auch heute, dann, jetzt ist das Telefonat weg und ich mache jetzt einfach mal Schluss. Okay, ciao.